kenne deine Crew, sie sind vom anderen Ufer. Wer will diskutieren, ihr könnt mir nichts erzählen. Ich stampfe zu deinem Corner mit den fletschen Zähnen. Ich sehe eure Tränen, ihr solltet euch schämen. Zeit Waffen zu wählen, die Furcht wird euch nehmen. Rettet eure Seelen, du schaust mich an und denkst, dass ich dich körperlich nicht fronten kann. Und ihr seid Haram und ich kämpfe wie ein Eber. Nach dem arischen Neger benötigst du einen Pfleger. Siehst du die Vene, sie fängt an zu wachsen. Jetzt hol ich meine Schere und zerschneide deine Arzen. Wer mag wachsen, wer haut auf die Kacke? Ich renn mit heißen Haarschnitt straight aus der Baracke. Jetzt sei nun, was willst du tun? Mein Leben ist Half-Life, ich schlaf in meinen Schuhen. Kommt ruhig alle her hier, was habt ihr zu bieten? Tarek und Agnes, sag es, ihr müsst uns lieben. Wir kommen um zu siegen, ob arm oder ob reich. Schwarz und weiß, wir killen alles auf einen Streich. Kommt ruhig alle her hier, was habt ihr zu bieten? Tarek und Agnes, sag es, ihr müsst uns lieben. Wir kommen um zu siegen, ob arm oder ob reich. Schwarz und weiß, wir killen alles auf ein Streich. Komm ins Bett mit Bulldozer und fahr euch platt. Deine Gang möchte rappen, weil sie sonst nichts hat. Ich hab einen Fronts am Sack für das Bonzenpack. Probier irgendwas zu tun, ich heb dein Konto ab. Ich bin James Bond auf Takt, undercover mit Colt. Du willst Rap, mein Freund, versteck dich lieber am Stollen. Ich trinke lieber drei Mollen und gib dir Dick auf den Schädel. Du hast gar nichts auf den Kassen, wie Gangbanger in Tegel. Ich fick dein Label, mein Label ist die Straße. Wenn ich mit dir fertig bin, passt du in eine Blumenvase. Ich bang dich, fu, deine Freunde sind Toys. Ich chille hart im Bars und fahr vor mit einem Reus. ¿Qué vais a hacer, payasos? Somos los mejores, los más guapos. Todos quieren follar con nosotros. Tenemos las pelotas más grandes, hijo de puta. Kommt ruhig alle her hier, was habt ihr zu bieten? Tarek und Agnes, sag es, ihr müsst uns lieben. Wir kommen um zu siegen, ob arm oder ob reich. Schwarz und weiß, wir killen alles auf einen Streich. Kommt ruhig alle her hier, was habt ihr zu bieten? Tarek und Agnes, sag es, ihr müsst uns lieben. Wir kommen um zu siegen, ob arm oder ob reich. Schwarz und weiß, wir killen alles auf einen Streich. MGK, not nothing.